Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Wir kennen diesen Satz, wir haben ihn sicherlich schon oft gesprochen. Er sagt viel über den aus, der ihn sagt. Das sagt jemand, der vom Arzt nach Hause kommt und gehört hat, dass es lange nicht so schlimm ist, wie er angenommen hat. Das sagen Menschen, die ein ungutes Gefühl nach einer Prüfung oder Klassenarbeit hatten und dann ein gutes Ergebnis erzielt haben. Das sagt ein Unternehmer, der zittern muss um den Kredit von der Bank, weil er weitermachen möchte, will keine Mitarbeiter entlassen und er kriegt diesen Kredit. Das sagen Eltern, die jahrelang Sorge um ihr Kind hatten, ob es die Ausbildung oder das Studium schafft oder einen Arbeitsplatz bekommt und dann hat es endlich geklappt. Das sagen bei aller Trauer Angehörige eines Verstorbenen, die nicht mehr mit ansehen müssen, wie ein geliebter Mensch an der Krebskrankung sich zu Tode quält. Das sagt eine Frau, die sich nach wochenlangem Zögern und Zagen entschlossen hat, sich von ihrem tyrannischen Mann zu trennen und ausgezogen ist. Das sagt eine Familie, die nach langem Suchen endlich einen Kindergartenplatz für ihr Kind gefunden hat, wo sie wissen, hier ist mein Kind versorgt. Die Liste ließe sich leicht verlängern. Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Wann habt ihr zum letzten Mal diesen Satz gesagt? Aus vollem Herzen. Plötzlich ist eine unendlich große Last nicht mehr da. Sie ist von uns genommen worden. Ich kann wieder durchatmen, brauche nicht wie ein Kaninchen auf die Schlange zu starren. Ich bin nicht mehr belastet, sondern kann nach Wochen und Monaten endlich durchatmen, endlich wieder leben. Ich habe das selber vor 20 Jahren erlebt bei dem Arbeitsprozess, den ich ja dann auch gewonnen habe gegen die Kirche. Ich bin dann öfters weggefahren und das war interessant. Ich hatte in der ganzen Zeit ganz große Beklemmungen. Und wenn ich dann aus Gifhorn rausfuhr, das könnt ihr mir nicht glauben, an der Stelle, wo das Ortseingangsschild war oder Ausgangsschild diesmal, wenn ich rausfuhr, waren die Beklemmungen und der Druck weg. War einfach weg. Und dann, als ich nach ein paar Tagen wiederkam, ich sah das Schild, da waren die wieder da. Ich konnte machen, was ich wollte, war wieder da. Ängste, Sorgen, Ausweglosigkeit, Verzweiflung, Schuld- und Versagensgefühle, Sackgassen. Sackgassen, das sind alles Dinge, die Menschen wie ein Stein auf dem Herzen liegen können. Wir Menschen neigen dazu, solche Ergebnisse in Bildern, in Sprichwörtern zu beschreiben und zu umschreiben. Das liegt mir wie ein Stein auf dem Herzen. Das beschreibt das Gefühl, das wir empfinden, wenn etwas uns belastet. Die Last ist da, belastet. Ich spüre den Druck auf der Brust. Ich kann nicht richtig mehr durchatmen. Ich bin angespannt und verkrampft durch die Last. Ich fühle mich niedergedrückt. Alles zieht sich in mir zusammen. Ist mir die Last dann vom Herzen oder von der Seele genommen? Ist der Stein dann zu Boden geplumpst, dann sprechen wir auch von einer Entlastung. Die Last ist weg, von einer Erleichterung. Ich kann aufatmen, durchatmen, baue Spannkraft auf, kann den Kopf wieder heben und nach vorne sehen. Ich halte keinen psychologischen Vortrag. In der Bibel gibt es fast auf jeder Seite Geschichten, wo man es plumpsen hören kann, wo die Last runterfällt. Denken wir nur an David, was hatte er für Lasten? Die Last ist weggenommen. Wir wollen heute nicht über eine bestimmte Geschichte nachdenken, sondern nur über einen, was heißt nur über einen einzigen Vers, den wir alle auswendig kennen. Aber dieser Vers hat es in sich, weil wir uns alle, wirklich alle in diesem Vers wiedererkennen können. Dieser Vers ist nicht nur der Mittelpunkt der Bibel, sondern auch der Mittelpunkt des ganzen Geschehens in der Welt, des ganzen Glaubenslebens. Er ist der Mittelpunkt. Und wenn wir alles vergessen, was wir jahrelang hier gehört haben, wenn wir diesen Satz behalten, Johannes 3, Vers 16, wie könnte es anders sein? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich sehe ihn noch vor mir, meinen alten Volksschullehrer, den Rektor, groß, hagrig, aber er hat mir dieses Wort so groß gemacht. Damals in den 50er Jahren, da gab es noch Religionsunterricht, heute heißt das wohl Werte und Normen. Damals wurde noch an jedem Tag in der Klasse gemeinsam ein Gebet gesprochen. Heute völlig undenkbar. Kann man eher den Koran sprechen als ein Gebet. Und dieser so sehr von mir verehrte Rektor verglich diesen Vers mit einer Achse, auf der ein Rad aufgesteckt war. Und er erklärte, wenn die Achse nicht hundertprozentig im Mittelpunkt des Rades sitzt, dann wird das Rad eiern. Und wenn dieser Vers nicht im Mittelpunkt des Lebens ist, dann wird unser Leben auch eiern. Dann passt nichts mehr. In diesem Vers Johannes 3, Vers 16 spiegeln sich nicht nur die Hochzeiten des Glaubens wider, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, sondern das komplette Glaubensleben, das ganze Evangelium, das Alte und das Neue Testament. Voraussetzung, dass uns Menschen ein Stein vom Herzen fällt, ist erst einmal die Tatsache, dass Gott uns liebt. Diese Liebe ist da, und das ist das Schöne, ohne Wenn und Aber. Sie kann auch nicht begründet werden. Sie kann auch nicht, braucht sie auch nicht, eingefordert werden. Wir haben kein Recht darauf. Aber Gott hat die Welt geliebt und er liebt sie. Ohne Wenn und Aber. Bei uns Menschen ist das ja so, wir lieben ja immer bei dem anderen einen Wert. Der oder die hat so schöne braune Augen, tolle Muskeln, lange Haare, gute Figur. Der hat ein tolles Durchsetzungsvermögen, da kann ich mich anlehnen. Klasse. Doch was für liebenswerte Dinge findet der Schöpfer eigentlich bei uns? Ich glaube, da ist nicht viel, was er da findet. Wir lesen es ja, das Herz des Menschen ist böse von Geburt an. Was ist denn da an uns überhaupt liebenswert, auch wenn wir moralisch hochstehen? Was war denn liebenswert an dem Verbrecher, der neben Jesus ans Kreuz genagelt wurde? Was ist an uns liebenswert, dass Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat? Manchmal ganz im Stillen, wenn es keiner hört, dann wage ich einen Gedanken in aller Demut auszusprechen. Hat Gott nicht leichte Geschmacksverirrung? Lebt er vielleicht in einer Traumwelt? Wie kann er uns Menschen nur lieben? Gott liebt. Wenn Gott liebt, dann können wir nicht nachfragen. Wir möchten so gern hinter die Kulissen schauen. Warum denn nur? Warum denn nur? Doch wir bekommen keine Antwort. Wir werden auch keine bekommen. Ich habe das ja schon mal hier erzählt. Luther hat man auch mal Fragen gestellt. Was macht denn Gott in der Nacht? Da muss er auch mal ruhen. Und da sagt der Reformator, da schnitzt er Ruten, um solchen Menschen wie du, die solche dumme Fragen stellen, den Hintern zu versohlen. So sieht's doch aus. Wir meinen immer, wir müssten dahinter kommen. Kommen wir nicht, schaffen wir nicht, sollen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht. Warum Gott seinen Sohn gab, werden wir nie nachvollziehen. Wir werden auch nie eine logische, nachvollziehbare Antwort bekommen nach dem Warum. Denken wir doch nur an den Weinbergbesitzer. Der schickt um 8, um 10, um 12 und noch eine Stunde vor Feierabend schickt er Leute raus. Er sammelt welche und die kriegen dann alle den gleichen Lohn. Wie geht das? Der reichste Geschäftsmann, der wäre schon lange pleite, wenn er nach diesem Entlohnungsschlüssel seine Arbeitnehmer bezahlen würde. Doch Gott macht weiter mit seiner Liebe, radikal bis zum Letzten. Gottes Liebe zu uns geschieht immer hautnah. Er reagiert nicht mit einem Machtwort aus der Ferne des Weltalls, sondern er kommt selbst zu uns auf diese Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, da könnte man sagen, ja, ich bin da nicht so mit gemeint. Das spricht mich nicht so besonders an. Wir werden nie hinter das Geheimnis des Glaubens kommen, wenn wir diesen Vers nicht ganz egoistisch sehen. Wir müssen ganz knallharte Egoisten sein, Glaubensegoisten an dieser Stelle. Die wichtigste Voraussetzung, um zu verstehen, was der Bibelvers uns eigentlich sagen will. Wie komme ich dahin, an dieser Stelle mal egoistisch zu sein? Manchmal ist es so leicht und manchmal ist es so schwer. Zuerst sollten wir mal erkennen, was der Unterschied ist zwischen einem Liebesbrief und einer Massendrucksache. Gar nicht so einfach. Also fangen wir an bei der Massendrucksache. Da ist vielleicht eine dicke, schöne Sonderbriefmarke drauf. Und dann ist man schon ein bisschen vorsichtig und guckt genauer hin, wenn das nicht da so eine 0815 Briefmarke ist. Eine Sonderbriefmarke. Da steht dann auch noch in goldener Schrift drauf, persönlich. Oh, dann wird's ja toll. Das ist ja auch nicht auf Zeitungspapier gedruckt, sondern es ist besonderes Papier. Wichtig und vor allen Dingen perfekt gedruckt und fehlerfrei. Aber es ist eine Massendrucksache. Dieses persönliche Schreiben haben alle in meinem Ort. Und nicht nur im Ort, in der ganzen Region oder wenn es um eine Klassenlotterie handelt, in ganz Deutschland. Eine Massendrucksache. Und dann haben wir einen Liebesbrief. Der fällt meistens nicht auf. Ist auch keine Sonderbriefmarke drauf. Einfach draufgeklebt. Ach, wir haben noch da irgendwo Porto. Kein persönlicher Hinweis. Nur für Hans Otto Hebbinghaus. Einfaches Papier. Vielleicht sogar mit Flecken, mit vielen Fehlern. Das ist alles nicht so entscheidend. Entscheidend ist die Tatsache, da gibt es ein Mensch auf dieser Welt, der diesen Brief geschrieben hat. Und es gibt nur einen einzigen Mensch, der diesen Brief erhält. Ich nämlich. Das ist der große Unterschied. Gucke ich da auf die Fehler, gucke ich da auf das Papier? Ist mir doch egal, wenn da Fettflecken und noch Krümel drauf sind. Eben kurzer Gruß, ich hab dich lieb. Das ist das Entscheidende, doch nicht die Form. Alles andere ist unwichtig. Ich habe diesen Brief bekommen. Ich weiß noch, wie ich so die ersten Karten bekommen habe, 13, 14. Ja, da hatte ich den Eindruck, ich gehe gerade durch die Welt. Dann habe ich mir meine Fingernägel sauber gemacht. Und dann habe ich mich mehr gekämmt. Da war jemand, der sagte sowas. So, kommen wir wieder zurück zu der Bibel, zu unserem Vers. Wie lesen wir denn nun den Vers? Wie lesen wir denn nun die Bibel? Als Massendrucksache oder als Liebesbrief? Wie kriegt man das raus, wie man die Bibel liest? Ich kann es euch sagen. Also, ein Liebesbrief. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist eine Massendrucksache. Ist doch an jeden gerichtet. Jetzt kommt der Liebesbrief und fangt mal an, die Bibel als persönlichen Liebesbrief zu lesen. Fangt an dieser Stelle heute mal an. So, kann man kaum aussprechen. Also hat Gott Hans Otto geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass Hans Otto, wenn er an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben wird. Dann geht's aber rund in eurem Leben, das kann ich euch sagen. Das ist so leicht zu lesen, also hat Gott die Welt geliebt. Naja, im Notfall meinen Nachbarn, aber ich bin noch nicht da. Streicht die Welt raus, schreibt euren Namen darüber. Und dann wird euch aufgehen, das ist keine Massendrucksache. Das ist nicht ein Buch, wo man Konfirmanden quält. Das ist keine Reiselektüre durch Israel. Das ist auch kein Geschichtsbuch. Es ist ein persönlicher Liebesbrief Gottes. Und wenn man die Bibel so liest, dann fällt einem ein Stein vom Herzen, eine ganze Geröllwand, weil man plötzlich viel mehr erkennt als vorher. Ich, Hans Otto, ich gehe nicht verloren. Ich werde nicht wie ein Hund verscharrt. Nein, ich gehe zum Vater, der eine tolle Wohnung für mich bereithält. Das erkennen wir. Das erkennen wir, wenn wir Gottes Wort als Liebesbrief lesen, aber nicht als Massendrucksache. Stört mich dann mehr oder weniger nicht. Das sollen wir immer wieder vor Augen haben. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, wenn ich sehe, ich bin geliebt. Und auf dem Hintergrund, was ich derzeit in Gifhorn durchmache, wenn ich mir überlege, das war ja überhaupt nicht abgesprochen, das, was ich eben hier erlebt habe, das muss ich erst mal verkraften. Jesus trägt die Sünde der Welt, er hat sie am Kreuz auf sich genommen. Er nimmt mir die Last ab, damit ich wieder durchatmen kann, damit ich mich aufrichten kann. Gemeint sind nicht die kleinen oder die großen moralischen Vergehen, die natürlich auch, aber es geht um mehr. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie die Trennung. Und Sünde ist ein biblisches, theologisches Fachwort für Zerstörung. Da ist etwas kaputt gegangen. Der Mensch will sein wie Gott. Er trennt sich von seinem Ursprung, will über Böse und Gut selbst entscheiden. Die Sündenfallgeschichte, die will erklären, warum es in dieser Welt so ist und nicht anders. Dass die Welt, dass wir nicht perfekt sind, das spüren wir jeden Tag. Wir haben Ahnungen, Hoffnungen, wir haben Vorstellungen von einer vollkommenen Welt und sehen zugleich den Unterschied zwischen dem, was wir wünschen, dem, was wir sehen. Wir sehen den Unterschied bei uns und auch bei anderen Menschen. Wir sehen Egoismus, Raffgier, Übervorteilung, Hass, Neid, Missgunst im Kleinen, im Großen, überall. Und im Großen fügt sich das zu einer Verkettung und zu Verwicklungen zusammen. Die Entscheidung von Politikern und Managern, durchaus oft geprägt von Raffgier, Angst und Neid, wirken sich aus, stürzen immer wieder andere Menschen in Not, Angst und Gefahren, gewollt oder auch ungewollt. Unsere Welt ist kompliziert, vieles hängt miteinander zusammen, wirkt auf uns ein. Ich kann und will das im Einzelnen nicht auflisten, darum geht es auch nicht, sondern es geht um die Risse in deinem und in meinem persönlichen Leben. Und die Bibel sagt dazu, das ist Schuld, das ist Sünde, das ist Getrenntsein von Gott. Und jetzt kommt der Liebesbrief Gottes, der sagt, ich habe die Sünde der Welt, nein, das ist wieder Massendrucksache, ich habe deine Sünde, da kommt der Name dahin, deine Sünde, Hans Otto, auf mich genommen, sie am Kreuz getragen. Ich will auch deine Last nehmen, ich will auch deine Trennung zwischen Gott und dir aufheben. Und dann können wir mit dem, was uns belastet, zu ihm kommen, zum Kreuz und dieses hinlegen. Ich habe meine Last ans Kreuz gelegt, ich will sie Jesus hinlegen. Er trägt sie mit, damit wir sie nicht mehr alleine tragen müssen. Ein köstlicher, hilfreicher und ein entlastender Gedanke. Ich brauche nicht mehr zu tragen, brauche auch nicht mehr allein zu tragen. Also hat Gott in Hans Otto geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das Hans Otto, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es bei euch in der letzten Stunde habt plumpsen hören. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass ihr es plumpsen hört. Vielleicht noch heute, vielleicht morgen früh bei der Bibellese, in der nächsten Woche, nächsten Gottesdienst. Es muss richtig plumpsen. Und dann weiß man auch, warum Gott einen liebt. Amen.